oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, grüß und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android-App, der App Plätzchen Rezepte Weihnachten. Ohne Komma, ohne Punkt, einfach so hintereinander. Die technischen Daten, erforderliche Android-Versionsnummer 4.1 oder höher, nein höher natürlich. Aktuelle Versionsnummer der App 1.2.7 und es gibt bei 900 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,0 Sternen. Es gibt übrigens ziemlich viele Rezepte da drin. Das ist es ja auch. Ich lese die Beschreibung von leckere Plätzchenrezepte zum Backen für die Weihnachtszeit einfach beschrieben und mit hübschen Fotos von Vanillekäpfer bis hin zu Zimtsternen, um genau zu sein, 20 Rezepte. Bisschen Werbung wird unten eingeblendet. Ihr könnt durch die Rezepte swipen. Das ist wie Karten. Dann blättert ihr hoch, beziehungsweise runter, seht die Zutaten, seht das Rezept, seht, was ihr machen müsst, um die Teile zu backen. Könnt die Rezepte teilen. Ja, und das war's dann eigentlich ja auch schon. Für kostenlos auf jeden Fall nett. Die Werbung ist unaufdringlich und stört eigentlich nicht. Man kriegt die Rezepte natürlich auch woanders her, aber wer jetzt speziell auf der Suche ist nach Plätzchenrezepten, der sollte sich Plätzchenrezepte Weihnachten einfach mal anschauen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de. facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.